In dieser Gewissheit war es Elinor unmöglich, dabei kein Unbehagen zu empfinden. Sie war weit davon entfernt, sich darauf zu verlassen, dass seine Schwäche für sie zu dem Ergebnis führen würde, das ihre Mutter und Schwester immer noch für gewiss hielten. Nein, je länger sie zusammen waren, desto mehr fragte sie sich, welcher Art seine Gefühle für sie waren, und manchmal glaubte sie ein paar schmerzliche Minuten lang, dass es nicht mehr war als Freundschaft. Aber wie weit sie auch tatsächlich gehen mochten, sie genügten, um seine Schwester, sobald sie darauf aufmerksam wurde, unruhig und gleichzeitig, was ihr noch ähnlicher sah, unhöflich werden zu lassen. Sie nahm die erste Gelegenheit wahr, ihre Schwiegermutter unverblümt darauf anzusprechen und so nachdrücklich auf die großartigen Aussichten ihres Bruders, auf Mrs. Ferrers Entschlossenheit, beide Söhne glänzend zu verheiraten und auf die Gefahr für jede junge Frau hinzuweisen, die ihn einzufangen versuchte, dass Mrs. Dashwood weder Ahnungslosigkeit vorschützen noch Gelassenheit vortäuschen konnte. Sie gab ihr eine Antwort, die ihre ganze Verachtung ausdrückte, und verließ unverzüglich das Zimmer mit dem Entschluss, ihre geliebte Elinor trotz der Unannehmlichkeiten oder Kosten eines so plötzlichen Umzugs nicht eine Woche länger solchen Unterstellungen auszusetzen. In dieser Verfassung empfing sie einen Brief mit der Post, der einen zur rechten Zeit kommenden Vorschlag enthielt. Es handelte sich um das Angebot eines kleinen Hauses zu sehr günstigen Bedingungen, das einem ihrer Verwandten, einem Gentleman von Einfluss und Vermögen in Devonshire, gehörte. Der Brief kam von diesem Gentleman selbst und verriet den Geist echter Hilfsbereitschaft. Er habe gehört, dass sie eine Wohnung suche, und obwohl es sich bei dem Haus, das er ihr anbiete, lediglich um ein Cottage handle, könne sie versichert sein, dass alles in ihren Augen Notwendige dafür getan werde, wenn das Angebot ihr zusage. Er drang, nachdem er ihr Einzelheiten über Haus und Garten mitgeteilt hatte, ernsthaft in sie, doch mit ihren Töchtern nach Barton Park zu kommen, seinem eigenen Wohnsitz, wo sie selbst beurteilen könne, ob Barton Cottage, denn die Häuser lägen in derselben Gemeinde, durch bauliche Veränderungen wohnlich für sie gemacht werden könne. Er schien ehrlich bestrebt, ihnen entgegenzukommen, und der ganze Brief war in solch liebenswürdigem Stil geschrieben, dass er seine angenehme Wirkung auf seine Cousine nicht verfehlte, umso weniger zu einem Zeitpunkt, wo sie unter dem kalten und gefühllosen Benehmen ihrer nächsten Verwandten litt. Sie brauchte nicht lange nachzudenken oder sich zu erkundigen. Ihr Entschluss war schon beim Lesen gefasst. Die Lage von Barton in einem Bezirk, so weit entfernt von Sussex wie Devonshire, die noch vor wenigen Stunden ein ausreichender Grund gewesen wäre, um jeden möglichen Vorzug in den Schatten zu stellen, gab nun den entscheidenden Ausschlag. Die Umgebung von Norland zu verlassen, war nun kein Unglück mehr. Es war ein dringendes Bedürfnis. Es war eine Wohltat, verglichen mit der Misere, länger Gast ihrer Schwiegertochter zu sein. Und den geliebten Ort für immer zu verlassen, war weniger schmerzlich, als ihn zu bewohnen oder zu besuchen, solange dort eine solche Frau Herrin war. Sie teilte Sir John Middleton umgehend mit, wie sehr sie seine Freundlichkeit zu schätzen wisse und dass sie das Angebot annehme. Und dann beeilte sie sich, ihren Töchtern beide Briefe zu zeigen, damit sie ihrer Zustimmung sicher sein konnte, bevor ihre Antwort abging. Elinor hatte es immer für klüger gehalten, sich in einiger Entfernung von Norland statt unmittelbar unter ihren augenblicklichen Bekannten niederzulassen. Dieser Grund bot also keinen Anlass, dem Vorschlag ihrer Mutter, nach Devonshire zu ziehen, zu widersprechen. Auch war das Haus nach der Beschreibung von Sir John so anspruchslos und die Miete so ungewöhnlich niedrig, dass beides ihr nicht das Recht zu Einwänden lieferte. Und obwohl der Plan wenig Anziehendes für sie besaß, obwohl der Wunsch, aus der Umgebung von Norland so weit fortzuziehen, ihr fern lag, machte sie deshalb keinen Versuch, ihrer Mutter auszureden, die zustimmende Antwort abzuschicken. Kaum war ihre Antwort aus dem Haus, da gönnte sich Mrs. Dashwood das Vergnügen, ihrem Stiefsohn und seiner Frau zu verkünden, dass sie ein Haus gefunden habe und ihnen nicht länger zur Last fallen werde, als bis alles zu ihrem Einzug bereit sei. Sie hörten ihr mit Überraschung zu. Mrs. John Dashwood sagte nichts, aber ihr Mann äußerte höflich die Hoffnung, dass sie sich nicht weit von Norland niederlassen werde. Sie konnte mit Genugtuung erwidern, dass sie nach Devonshire gehe. Edward wandte sich ihr bei dieser Nachricht hastig zu und wiederholte mit Überraschung und Bestürzung in der Stimme, die für sie keiner Erklärung bedurften: »Devonshire? Wollen Sie wirklich dorthin ziehen? So weit von hier? Und in welche Gegend?« Sie erklärte die Lage. Der Ort war ungefähr 4 Meilen nördlich von Exeter. »Es ist nur ein Cottage«, fuhr sie fort, »aber ich hoffe, viele meiner Freunde dort zu empfangen. Ein oder zwei Räume lassen sich leicht anbauen, und wenn meine Freunde nicht die Mühe der weiten Reise scheuen, um mich zu besuchen, dann soll es mich auch keine kosten, sie unterzubringen.« Sie schloss mit einer sehr freundlichen Einladung an Mr. und Mrs. John Dashwood, sie in Barton zu besuchen, und dehnte sie mit betonter Liebenswürdigkeit auch auf Edward aus. Obwohl das jüngste Gespräch mit ihrer Schwiegertochter sie zu dem Entschluss bewegt hatte, nicht länger als unbedingt nötig in Norland zu bleiben, hatte es in dem Punkt, auf den es hauptsächlich abzielte, seine Wirkung völlig verfehlt. Edward und Eleanor voneinander zu trennen, lag ihr so fern wie je. Und sie wollte Mrs. John Dashwood mit dieser betonten Einladung an ihren Bruder zeigen, wie gründlich sie ihre Missbilligung der Verbindung ignorierte. Mr. John Dashwood bestätigte seiner Mutter immer wieder, wie unendlich leid es ihm tue, dass sie ein Haus in einer Entfernung von Norland gemietet habe, die es ihm unmöglich mache, ihr beim Transport ihrer Möbel behilflich zu sein. Die Angelegenheit war ihm ernsthaft peinlich, denn genau die Unterstützung, auf die er sein Versprechen an seinen Vater reduziert hatte, wurde ihm durch den Verlauf der Dinge nun unmöglich gemacht. Der gesamte Hausstand wurde auf dem Wasserwege transportiert. Er bestand hauptsächlich aus Wäsche, Silber, Porzellan und Büchern und einem wertvollen Klavier, das Marian gehörte. Mrs. John Dashwood sah den Kisten mit einem Seufzer nach. Sie konnte es nur als Zumutung empfinden, dass Mrs. Dashwood, deren Einkommen im Vergleich zu ihrem eigenen nicht der Rede wert war, überhaupt wertvolle Haushaltsgegenstände besaß. Mrs. Dashwood mietete das Haus für 12 Monate. Es war vollständig eingerichtet und sie konnte unmittelbar einziehen. Schwierigkeiten gab es bei dem Vertrag auf beiden Seiten nicht, und sie blieb nur in Norland, um einen Teil ihrer Habe zu verkaufen und über ihren zukünftigen Haushalt zu entscheiden, ehe sie nach Westen aufbrach. Und da sie alles, woran sie Interesse hatte, mit ungewöhnlicher Schnelligkeit tat, war auch das bald erledigt. Die Pferde, die ihr Mann ihr hinterlassen hatte, waren bald nach seinem Tod verkauft worden, und da sich jetzt eine Gelegenheit bot, auch die Kutsche abzustoßen, willigte sie auf ernsthaftes Zureden ihrer ältesten Tochter ein, sich davon ebenfalls zu trennen. Wäre es nach ihren eigenen Wünschen gegangen, dann hätte sie die Kutsche für die Bequemlichkeit ihrer Kinder behalten, aber Elinors Umsicht setzte sich durch. Ihrem Rat war es auch zu verdanken, dass die Zahl der Dienstboten auf 3 reduziert wurde, auf 2 Mädchen und einen Mann, die sie umgehend aus ihrem bisherigen Personal in Norland auswählte. Der Diener und 1 der Mädchen wurden auf der Stelle nach Devonshire vorausgeschickt, um das Haus für die Ankunft ihrer Herren herzurichten, denn da Lady Middleton Mrs. Dashwood gänzlich unbekannt war, zog diese es vor, direkt ins Cottage einzuziehen, statt zunächst als Gast in Barton Park zu wohnen. Und sie hatte solches Vertrauen in Sir Johns Beschreibung, dass sie keinerlei Neugier empfand, es sich anzusehen, bevor sie es als ihr eigen betrat. Ihre Ungeduld, Norland zu verlassen, erlitt durch die unverhohlene Genugtuung ihrer Schwiegertochter über ihren Auszug keinerlei Einbuße. Eine Genugtuung, die diese schlecht hinter der kühlen Aufforderung, die Abreise doch noch zu verschieben, zu verbergen wußte. Dies war der Zeitpunkt, der sich besonders zur Einlösung des väterlichen Versprechens durch ihren Stiefsohn anbot. Da er es bei der Übernahme des Besitzes verabsäumt hatte, erschien ihm ihr Auszug ja vielleicht als der geeignetste Moment. Aber Mrs. Dashwood musste solche Hoffnungen bald völlig aufgeben, und der allgemeine Tenor seiner Ausführungen überzeugte sie, dass seine Unterstützung über ihren 6-monatigen Unterhalt in Norland nicht hinausgehen würde. Er sprach so häufig von den steigenden Haushaltskosten und den ständigen Ansprüchen an seinen Geldbeutel, denen ein Mann in seiner Stellung unvorhersehbar ausgesetzt war, dass er eher den Eindruck erweckte, Geld zu brauchen, als dass er die Absicht hegte, Geld zu verschenken. Schon wenige Wochen, nachdem Sir John Middletons erster Brief in Norland eingetroffen war, war alles soweit in ihrem zukünftigen Heim hergerichtet, dass Mrs. Dashwood und ihre Töchter die Reise antreten konnten. Viele Tränen wurden bei ihrem letzten Lebewohl von einem so geliebten Ort vergossen. »Liebes, liebes Norland«, sagte Marian, als sie an ihrem letzten Abend dort allein vor dem Haus auf und ab ging, »wann werde ich dich nicht mehr vermissen? Wann mich woanders zu Hause fühlen? O glückliches Haus, wenn du wüsstest, wie weh es mir tut, dich von hier aus zu betrachten, von wo ich dich vielleicht nie wiedersehen werde. Und ihr, ihr wohlbekannten Bäume. Aber ihr werdet euch nicht verändern. Kein Blatt wird welken, weil wir davongehen. Und auch kein Ast aufhören, sich zu bewegen, obwohl wir ihn doch nicht länger betrachten können. Nein, ihr werdet euch nicht verändern. Wisst nichts von der Freude oder dem Bedauern, das ihr verursacht. Und macht euch nichts daraus, dass es nun andere sein werden, die in eurem Schatten wandeln. Aber wer soll sich in Zukunft an euch erfreuen? Die erste Etappe ihrer Reise wurde in so melancholischer Stimmung zurückgelegt, dass sie nur langweilig und unerfreulich sein konnte. Aber als sie sich dem Ende näherte, siegte ihr Interesse am Aussehen der Landschaft, in der sie leben sollten, über ihre Niedergeschlagenheit, und als sie in das Bartental einfuhren, munterte sie dieser Anblick auf. Es war ein hübsches, fruchtbares Fleckchen Erde mit ausgedehnten Wäldern und üppigem Weideland. Als sie der gewundenen Straße mehr als eine Meile gefolgt waren, erreichten sie ihr eigenes Haus. Ein kleiner grüner Vorgarten war alles, was vorne zu dem Grundstück gehörte, und ein sauberes Gartentor ließ sie ein. Vom Praktischen her war Barton Cottage, wenn auch klein, so doch bequem und zweckmäßig, aber als typisches englisches Cottage ließ es zu wünschen übrig, denn der Bau war regelmäßig, das Dach mit Ziegeln gedeckt, die Fensterläden waren nicht grün gestrichen und die Wände nicht mit Geißblatt bewachsen. Ein schmaler Korridor führte direkt durch das Haus in den Garten dahinter. Zu beiden Seiten des Eingangs lag je ein Wohnzimmer, ungefähr 5 Meter im Quadrat groß. Dahinter lagen die Wirtschaftsräume und das Treppenhaus. 4 Schlafzimmer und 2 Dachzimmer bildeten den Rest des Hauses. Es stand noch nicht sehr lange und war in gutem Zustand. Im Vergleich zu Norland war es allerdings ärmlich und klein. Aber die Tränen, die die Erinnerung bei ihrem Eintritt hervorrief, wurden schnell getrocknet. Die Freude des Personals über ihre Ankunft munterte sie auf, und jeder beschloss, um des anderen willen ein fröhliches Gesicht zu machen. Es war Anfang September, der Herbst war schön, und da sie den Vorteil hatten, den Ort zuerst bei gutem Wetter zu sehen, empfingen sie einen günstigen Eindruck, der zu ihrem dauerhaften Wohlbefinden entscheidend beitrug. Die Lage des Hauses war gut. Unmittelbar dahinter und in nicht zu großer Entfernung an beiden Seiten erhoben sich stattliche Hügel, von denen einige Wiesenhänge, andere bebaut und bewaldet waren. Das Dorf Barton lag hauptsächlich auf einem dieser Hügel und bot von den Fenstern des Cottage einen freundlichen Anblick. Nach vorne hinaus war der Blick freier und umfasste das ganze Tal und das dahinterliegende Land. Die Hügel, die das Haus umgaben, begrenzten das Tal nach dorthin. Unter anderem Namen und anderem Verlauf setzte es sich zwischen den beiden steilsten Hügeln fort. Mit der Größe und Einrichtung des Hauses war Mrs. Dashwood alles in allem sehr zufrieden, denn obwohl ihr früherer Lebensstil ihr viele Ergänzungen als unumgänglich erscheinen ließ, hatte sie Freude am Vervollständigen und Verbessern. Und ihr stand zu dem Zeitpunkt ausreichend Geld für das zur Verfügung, was den Zimmern an größerer Eleganz fehlte. »Was das Haus angeht«, sagte sie, »so ist es zwar zu klein für unsere Familie, aber wir werden es uns fürs Erste einigermaßen bequem machen, da es in diesem Jahr schon zu spät für Verbesserungen ist. Vielleicht können wir im Frühjahr, wenn ich viel Geld habe, und ich hoffe, das ist der Fall, an einen Ausbau denken. Die Wohnzimmer sind beide zu klein für Gesellschaften von Freunden, die ich hier oft zu versammeln hoffe, und ich denke im Stillen daran, die Wand zum Flur und zu dem einen Wohnzimmer zu durchbrechen und den Rest des anderen Zimmers zur Eingangshalle zu machen. Dann noch ein weiteres Wohnzimmer, das sich leicht anbauen lässt, und ein Schlafzimmer und ein Dachzimmer oben, und wir haben ein sehr gemütliches kleines Häuschen. Ich wollte, das Treppenhaus wäre attraktiver, aber man kann auch nicht alles erwarten, obwohl es vermutlich keine Schwierigkeiten machen dürfte, es zu verbreitern. Ich will abwarten, wie viel ich im Frühjahr beiseite gelegt habe, und dann planen wir unsere Verbesserungen entsprechend. Bis alle diese Veränderungen von einer Frau, die noch nie in ihrem Leben gespart hatte, aus den Ersparnissen eines Einkommens von 500 Pfund pro Jahr vorgenommen werden konnten, waren sie klug genug, mit dem Haus, wie es war, zufrieden zu sein, und alle waren damit beschäftigt, sich einzurichten und zu versuchen, sich zu Hause zu fühlen, indem sie ihre Bücher und anderen Habseligkeiten um sich anordneten. Marians Klavier wurde ausgepackt und fand seinen Platz, und Elinors Zeichnungen wurden an den Wänden des Wohnzimmers aufgehängt. Bei diesen Beschäftigungen wurden sie am nächsten Tag, kurz nach dem Frühstück, durch den Eintritt des Hausherrn unterbrochen, der bei ihnen vorsprach, um sie in Barton willkommen zu heißen und ihnen jede Annehmlichkeit aus seinem eigenen Haus und Garten anzubieten, an denen es ihnen noch fehlen mochte. Sir John Middleton war ein gut aussehender Mann von ungefähr 40. Er war früher einmal in Stanhill zu Besuch gewesen, aber es war zu lange her, als dass seine jungen Nichten sich an ihn erinnern konnten. Sein ganzes Gesicht strahlte Gutmütigkeit aus, und seine Umgangsformen waren ebenso freundlich wie der Ton seines Briefes. Ihre Ankunft schien ihm ehrliche Freude zu bereiten und ihre Bequemlichkeit ihm Gegenstand ehrlicher Fürsorge zu sein. Er betonte immer wieder, wie sehr ihm an ihrem freundschaftlichen Umgang mit seiner Familie lag und drang so herzlich in sie, doch täglich in Barton Park zu essen, bis sie vollständiger eingerichtet seien, dass sie ihm sein Drängen, obwohl es die Grenzen der Höflichkeit überschritt, nicht übel nehmen konnten. Seine Liebenswürdigkeit beschränkte sich nicht auf Worte, denn wenige Stunden, nachdem er sie verlassen hatte, traf ein großer Korb voller Gemüse und Obst vom Herrenhaus ein, dem noch vor Ablauf des Tages wild als Geschenk folgte. Darüber hinaus bestand er darauf, alle ihre Briefe für sie von und zur Post zu befördern und ließ sich die Freude nicht nehmen, ihnen täglich seine Zeitung zu schicken. Lady Middleton hatte ihnen durch ihren Mann eine sehr zuvorkommende Nachricht senden lassen und darin ihre Absicht zu erkennen gegeben, Mrs. Dashwood ihre Aufwartung zu machen, sobald sie sicher sei, mit ihrem Besuch nicht lästig zu fallen. Und da diese Nachricht mit einer ebenso höflichen Einladung beantwortet wurde, machten sie am folgenden Tag die Bekanntschaft der gnädigen Frau. Sie konnten es natürlich kaum erwarten, einen Menschen kennenzulernen, von dem ihr Wohlergehen in Barton so weitgehend abhängen musste, und die Eleganz ihrer Erscheinung bestätigte ihre Hoffnungen. Lady Middleton war nicht älter als 26. Ihre Züge waren hübsch, ihre Erscheinung groß und auffallend und ihr Auftreten anmutig. Ihre Umgangsformen hatten all die Eleganz, die ihrem Mann fehlte. Aber sie hätte noch gewonnen, hätte sie etwas von seiner Offenheit und Herzlichkeit besessen. Der Besuch dauerte lange genug, um ihre erste Begeisterung etwas zu dämpfen und zu zeigen, dass sie sich zwar vollkommen zu benehmen wusste, sonst aber reserviert und kalt war und über die gängigsten Fragen und Bemerkungen hinaus selbst nichts zu sagen hatte. An Gesprächsstoff mangelte es allerdings nicht. Denn Sir John redete gern und viel, und Lady Middleton war umsichtig genug gewesen, ihr ältestes Kind mitzubringen, einen prächtigen kleinen Jungen von ungefähr 6 Jahren, so dass es immer ein Thema gab, auf das die Damen im Notfall zurückkommen konnten, denn sie mussten sich nach seinem Namen und Alter erkundigen, seine Schönheit bewundern und ihm Fragen stellen, die seine Mutter für ihn beantwortete, während er an ihr hing und zum großen Erstaunen der gnädigen Frau den Kopf gesenkt hielt, die sich fragte, warum er in Gesellschaft so schüchtern war, wenn er doch zu Hause genug Krach machen konnte. Bei jedem offiziellen Besuch sollte ein Kind mit von der Partie sein, um für Gesprächsstoff zu sorgen. Im vorliegenden Fall brauchte man 10 Minuten, um zu entscheiden, ob der Junge seinem Vater oder seiner Mutter ähnlicher sehe und inwieweit er beiden gleiche, denn natürlich fand jeder etwas anderes und jeder wunderte sich über die Meinung der anderen. Bald bot sich eine Gelegenheit für die Dashwoods, auch die übrigen Kinder zu diskutieren, da Sir John nicht das Haus verlassen wollte, ohne ihnen das Versprechen abzunehmen, am nächsten Tag im Herrenhaus zu speisen. Barton Park war ungefähr eine halbe Meile von ihrem Cottage entfernt. Die Damen waren auf ihrem Weg daran vorbeigekommen, aber vom Haus aus wurde der Blick darauf von einem dazwischenliegenden Hügel verdeckt. Das Haus war groß und stattlich, und der Lebensstil der Middletons zeichnete sich gleichzeitig durch Gastfreundschaft und Eleganz aus. Ersteres entsprach den Neigungen Sir Johns, letzteres denen der gnädigen Frau. Es gab kaum eine Zeit, wo sich nicht irgendwelche Freunde bei ihnen aufhielten, und sie hatten in jeder Hinsicht mehr gesellschaftlichen Umgang als alle anderen Familien in der Umgebung. Das war für das Glück beider nötig, denn trotz ihres so unterschiedlichen Temperaments und Auftretens ähnelten sie einander in ihrem völligen Mangel an Talent und Geschmack, was ihre Beschäftigungen außerhalb der Gesellschaft auf einen sehr engen Rahmen beschränkte. Sir John war Jäger, Lady Middleton Mutter. Er jagte und schoss, sie hielt ihre Kinder bei Laune, und dies waren die einzigen Quellen, aus denen sie schöpften. Lady Middleton hatte den Vorteil, dass sie ihre Kinder das ganze Jahr hindurch verwöhnen konnte, während Sir John seinen eigenen Neigungen nur die Hälfte des Jahres nachgehen konnte. Ständige Einladungen zu Hause und bei anderen machten allerdings alle Unzulänglichkeiten von Natur und Erziehung wett, gaben der guten Laune von Sir John Auftrieb und seiner Frau Gelegenheit, ihre gute Kinderstube zu demonstrieren.